بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سس على بامس نعم الله سس بام هاتسيجن زش بامن دن الله زيجن هال بام هاتسيجن كان بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala an der Stelle weiter, an der wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar geht es um das Kapitel Al-Janaza, das Begräbnis allgemein. Und wir waren stehen geblieben, nachdem wir über die über Anstandsregeln gesprochen haben beim Besuch des Todkranken, sind wir stehen geblieben bei der Totenwaschung. Und zwar Ruslul Mayyit, Totenwaschung. Die Totenwaschung, Ruslul Mayyit, ist eine Fard Kifaya oder eine Kifaya Fard. Und das bedeutet, dass sie eine Pflicht ist für die Gemeinschaft. Sobald jemand aus der Gemeinschaft diese Aufgabe erledigt, ist diese Aufgabe erledigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in dem berühmten Hadith Atiyya den Frauen angeordnet, seine Tochter, als sie gestorben ist, zu waschen. Und diese Anordnung ist grundsätzlich verpflichtend zu verstehen, aber die Ausführung davon wurde nur von einem Teil der Muslime ausgeführt, und zwar von manchen Frauen. Und das weist darauf hin, dass es sich um eine Kifaya-Fard handelt. Denn wäre es eine Ein-Fard, dann wäre jeder dazu verpflichtet gewesen, was nicht der Fall war. Und der Hadith dient für uns für dieses Kapitel als eine wichtige Grundlage, deswegen lesen wir ihn übersetzt vor. Atiyya sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam trat zu uns ein, als seine Tochter gestorben war, und sagte, wascht sie, das heißt, er spricht jetzt hier die Frauen an, wascht sie mit Wasser und Sidr. Sidr sind die Blätter eines bestimmten Baumes, man nennt ihn Zyzyphusbaum. Wascht sie mit Wasser und Zither dreimal, fünfmal oder mehr, wenn ihr meint. Und beim letzten, also wenn ihr meint, dass man mehr als fünfmal waschen müsste. Und beim letzten Mal mischt Kampfer oder etwas Kampfer bei. Das ist die Unsicherheit des Überlieferers. Wenn ihr fertig seid, gebt mir Bescheid. Als wir fertig waren, gaben wir ihm Bescheid und er gab uns sein Untergewand und sagte, zieht es ihr an. Das ist der Hadith, der für uns als Grundlage dient. Der authentische Hadith bei Bukhari und bei Muslim, rahimahumullah ta'ala, überliefert. Und andere Hadithe, die auch darauf hinweisen, dass dieser Russel eine Kifaya-Fard ist. Und dieser Russel ist bei der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, Ta'abbudi. Ta'abbudi bedeutet, es ist eine reine Ibadah, und es geht hier nicht nur, oder es geht hier nicht in erster Linie um einfach um die Reinigung des Körpers von sichtbarem oder riechbarem Schmutz, sondern es geht hier um einen Gottesdienst, den Russel. Das heißt, wir vollziehen den Russel für den Verstorbenen oder am Verstorbenen, egal ob er schmutzig ist oder sauber ist, und egal ob er Junub ist oder Ha'id ist, wenn es eine Frau war, oder Tahir ist. Das alles spielt keine Rolle. Der Russel wird gemäß der Anordnung des Propheten sallam durchgeführt, da er keinen Unterschied gemacht hat bei den Verstorbenen und nicht gesagt hat, wenn der Verstorbene Junub ist, dann vollzieht, und wenn nicht, dann nicht oder ähnliches. Und das weist darauf hin, dass diese Sache unerheblich ist, dass diese verschiedenen Unterteilungen unerheblich sind. Wenn wir die Totenwaschung durchführen wollen, stellt sich die Frage, welche Person welche Eigenschaften soll der Totenwäscher erfüllen? Und da gibt es drei wesentliche Eigenschaften. Einmal das Wissen, zweitens die Vertrauenswürdigkeit und drittens die Zuverlässigkeit. Das Wissen ist klar, damit er nichts Falsches macht. Also mit Falschem meine ich, dass er keine Pflicht des Russel verletzt, sodass man den Russel erneut wiederholen müsste. Und mit der Vertrauenswürdigkeit ist gemeint, dass diese Person auch Geheimnisse für sich selbst behält. Geheimnisse selbst und auch, denn wenn man die Totenwaschen durchführt, könnte es sein, dass einem die eine oder andere Sünde auffällt. Und diese Sachen hält man für sich verborgen. Und auch Vertrauenswürdigkeit hinsichtlich der Aura des Verstorbenen, denn derjenige, der den Toten wäscht, hat die Möglichkeit, theoretisch Einblick zur Aura zu verschaffen. Und diese Sachen sind natürlich für ihn nicht gestattet. Deswegen brauchen wir eine Person, der wir ihr vertrauen können. Und die Zuverlässigkeit, selbstverständlich, spielt auch eine Rolle, dass sie den Russel auch ordentlich durchführt. Dann kann sein, sie hat Wissen, ist vertrauenswürdig, aber sie vergisst viel und deswegen führt sie diesen Russel nicht ordentlich durch. Das gilt für die Bedingungen des Toten. Allerdings sind das nicht alles Bedingungen, die Bedingungen sind für die Gültigkeit. Es geht hier um Pflichterfüllung, denn wenn eine Person angenommen wenig Wissen hat über den Russel und sie weiß nur, dass man sie kennt nur die Pflichterfüllung des Russel, und zwar, dass der gesamte Körper mit Wasser gewaschen wird, und sie macht das nicht gemäß der Sunna, dann ist die Pflicht trotzdem erfüllt. Oder wenn eine Person nicht vertrauenswürdig ist und sie führt den Russel durch und Gott bewahre sie, sie hält sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln und begeht was Verbotenes, dann ist trotzdem der Russel gültig. Das heißt, diese Bedingungen stellen wir an den toten Wäscher beziehungsweise an die Person, die den toten Wäscher auswählt. Denn Bedingungen sind manchmal Bedingungen von Vollkommenheit, manchmal sind es Bedingungen für die Gültigkeit und das sind manchmal geht es auch Bedingungen, damit etwas zur Pflicht wird. Bedingungen sind von unterschiedlicher Art. Und hier geht es nicht um Bedingungen der Gültigkeit. Wenn man einen Totenwäscher wählt, spielen diese Bedingungen eine Rolle. Die Frage ist, was ist, wenn der Verstorbene, ein Testament hinterlassen hat, dann oder auch nicht, entweder hat er einen Menschen bestimmt, der ihn waschen soll, nach seinem Tod, oder nicht. Wenn er jemanden bestimmt hat, dann nennt man diese Person Wasi. Wasi ist jede Person, die im Testament erwähnt wird und die eine bestimmte Sache erfüllen soll. Und diese Wasi, denn auf Arabisch heißt das Testament Wasiya, und diese Person ist Wasi, das heißt, das ist diejenige Person, die mit der Beauftragung einer Sache, die mit einer Sache beauftragt worden ist zur Erledigung. Diese Person nennt man Wasi. Und diese Wasi ist der Erste, der das Recht hat, die Totenwaschung durchzuführen. Wenn du also sagst, ich möchte, dass der Muslim so und so bei mir die Totenwaschung durchführt, dann hat er das Anrecht, Erstanrecht, allen anderen gegenüber. Gegenüber dem Vater, gegen jedem anderen in der Familie. Das ist die erste Angelegenheit. Das ist auch eine legitime Angelegenheit, wurde auch von manchen Sahaba radiallahu anhum umgesetzt. Sollte der Verstorbene aber keinen Wasi für die Totenwaschung erwähnt haben, dann gehen wir in der folgenden Reihenfolge vor. Wir beginnen erstmal mit der sogenannten Asaba. Das sind bestimmte männliche Verwandten. Und dieser Asaba, der Erste, der Anspruch hat auf die Totenwaschung, ist der eigene Vater. Und wenn man sagt der Vater, dann meint man den Vater und danach den Großvater, das heißt den Vater des Vaters und danach den Vater des Vaters und so weiter aufwärts, bis man diese alle durchgegangen ist. Das heißt, wenn der Vater am Leben ist, hat er das Erstanrecht. Wenn er gestorben ist, dann schaut man, ist sein Vater wiederum noch am Leben, das heißt der Vater des Vaters, dann hat er das Erstanrecht und so weiter. Wenn diese Richtung abgeschlossen ist, weil es niemanden dort gibt, der sich eignet für die Totenwaschung, entweder weil er verstorben ist oder weil er kein Muslim ist, dann schauen wir auf die Nachkommenschaft. Bei der Nachkommenschaft genauso schauen wir auf die Asaba. Die Asaba sind von der Nachkommenschaft der eigene Sohn, beziehungsweise der Sohn des Sohnes und abwärts. Also wiederum der Sohn des Sohnes, des Sohnes und so weiter. Aber der Sohn, der eigene Sohn steht einem näher als der Sohn des Sohnes. Deswegen, wenn man einen Sohn hat und einen Enkel hat, dann hat der Sohn Vorrang gegenüber diesen Enkel. Das heißt, man schaut auf den Sohn, dann den Sohn des Sohnes und abwärts. Danach, wenn man mit seinen Vorfahren und Nachfahren der Asaba fertig ist, schaut man auf seine seitliche Verwandtschaft und da ist der Vollbruder einem, steht einem am nächsten. Der Vollbruder ist derjenige Bruder, mit dem man den gleichen Vater und die gleiche Mutter hat. Denn man hat entweder den gleichen Vater und gleiche Mutter oder nur den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter oder nicht den gleichen Vater, aber die gleiche Mutter. Das ist der Unterschied zwischen Vollbruder und Halbbruder. Man schaut aber bei der Asaba nur auf diejenigen Brüder, mit denen man den gleichen Vater hat. Okay? Weil die, wenn man mit ihm nur die gleiche Mutter hätte, der gehört dann nicht zur sogenannten Asaba. Das ist eine bestimmte Art von Verwandtschaft, die unter die fällt nicht der Halbbruder mütterlicherseits, sondern nur der Vollbruder und der Halbbruder väterlicherseits. Das heißt, man schaut, und welcher von den beiden steht einem näher, der Vollbruder oder der Halbbruder väterlicherseits? Natürlich der Vollbruder. Also schaut man erstmal, ob es einen Vollbruder gibt. Wenn es keinen Vollbruder gibt, dann guckt man auf den Halbbruder väterlicherseits. Und danach schaut man auf den, den Sohn des Vollbruders, dann den Sohn des Vollbruders, den Sohn des Bruders väterlicherseits. Und natürlich innen drin schaut man auch nach dieser Reihenfolge. Das heißt also, wenn wir eine Person erwähnen, dann meinen wir ihn und auch seine Nachkommenschaft, seine Nachkommenschaft, die von ihm abstammen, die männlichen. Das heißt, wir haben gesagt, den Bruder. Nach den Brüdern haben wir gesagt, der Sohn des Bruders. Okay, wenn wir sagen, der Sohn des Bruders, dann natürlich auch der Sohn des Sohnes des Bruders. Und der Sohn des Sohnes des Sohnes des Bruders. Aber immer derjenige, der zu einem am nächsten verwandt ist, hat immer Vorrang gegenüber einem weiteren Verwandten. Wenn man dann mit der Ebene des Bruders fertig ist, der Bruder teilt mit einem den gleichen Vater. Das ist das Entscheidende. Wir haben ja gesagt, Vollbruder oder Bruder väterlicherseits. Das heißt, man teilt mit ihm den gleichen Vater. Wenn diese Ebene vorbei ist, das heißt, es gibt niemanden, der sich für den Russen eignet, dann schauen wir eine Ebene aufwärts. Und zwar schauen wir auf den Onkel. Und auch hier schauen wir wieder auf den Vollonkel, dann den Onkel väterlicherseits, also den Halbonkel väterlicherseits und danach auf ihre Kinder wiederum, auf ihre Söhne wiederum. Und so weiter und so fort. Das heißt, man schaut immer den nächsten mit. Das ist, hier geht es um was geht es? Es geht uns hier um, wer hat das Recht auf den Russen? Es geht hier nicht um die Gültigkeit. Egal welcher Mann von den Muslimen diesen Russen durchführt für diesen verstorbenen Muslim, so ist der Russen gültig. Okay? Egal wer ihn durchführt. Aber, weil du darfst ja auch jemanden Fremdes bestimmen, das ist nicht das Problem. Aber hier geht es um, wer hat das erst an Recht auf ihn? Also sollte es zu einem Konflikt kommen, der eigene Bruder möchte den Russen durchführen, aber gleichzeitig auch der eigene Onkel, dann sagen wir, dass der eigene Bruder Vorrang hat. Der eigene Bruder Vorrang. Warum? Weil den Bruder, mit ihm teilt man sich den Vater und dem Onkel teilt man sich, schaut man von wem? Vom Großvater ab. Ja? Und deswegen teilt man sich, also man ist über den Großvater informiert. Deswegen hat der eigene Bruder Vorrang. Es geht hier nur darum, wenn es zu einem Konflikt kommt. Wenn es zu keinem Konflikt kommt, dann hatten wir mit diesem Thema überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt das Ganze aus der Sicht der Männer betrachtet. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für die Frauen. Das heißt also, wenn wir die Mutter haben, dann ist ihre Mutter die Erste, die das Anrecht hat auf ihre Waschung, auf die Waschung. Und das heißt, was wir parallel gesagt haben für die Männer, gilt parallel für die Frauen. Aber entscheidend ist, dass eine Frau nur eine Frau wäscht und ein Mann nur einen Mann wäscht. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Die entscheidende Ausnahme ist, also die am meisten vorkommt, ist durch der Ehemann mit der eigenen Ehefrau. Gemäß der richtigeren Ansicht, der Ansicht der Mehrheit der Ulama, darf der Ehemann seine verstorbene Ehefrau waschen. Und umgekehrt genauso. Also die verstorbene der verstorbene Ehemann darf von seiner Ehefrau gewaschen werden. Das ist ansonsten, wenn es um Kinder geht, die unter 7 Jahre alt sind, da spielt es keine Rolle. Und dann dürfen Männer am Mädchen waschen und umgekehrt ebenfalls. Denn ist ja klar, dass es hier um die Fitna geht, der man ausgesetzt wird. Und die Aura bei solchen kleinen Kindern spielt keine erhebliche Rolle. Und deswegen darf ein Mann den Russen bei einem kleinen Mädchen durchführen oder eine Frau den Russen bei einem kleinen Jungen durchführen. Aber wenn, wie gesagt, einfach die Männer machen und die Frauen waschen die Frauen, dann ist es unproblematisch. Wenn der Ghusl durchgeführt wird, das Erste, was man macht, ist, dass man die Aura verdeckt. Dass man die Aura verdeckt, denn die Aura darf von niemandem gesehen werden, grundsätzlich, bis auf Ausnahmen wie der eigene Ehepartner. Das heißt, erstmal macht man bedeckt die Aura. Und deswegen hatten die, wenn nur die Aura bedeckt und den Rest des Körpers frei macht, ist das schon ein Haraj gewesen, eine Bedrängnis gewesen für die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, weil als der Prophet a.s.w. gestorben ist, sagten sie, sollen wir dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam etwa die Kleider ausziehen, wie wir dies bei unseren Toten machen, oder sollen wir ihn mit seinen Kleidern waschen, also ihn komplett angezogen lassen. Und sie haben sich dann entschieden für die zweite Version, haben ihn also komplett angezogen gelassen und ihn durch seine Kleider hindurch gewaschen, sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten, was bleibt also dann unbedeckt, ist eben der Kopf, die Brust, die Füße und die Beine. Und ansonsten der Bereich zwischen dem Bauchnabel und den Knien, das ist der Aura-Bereich, der bedeckt wird. Wenn man den Toten waschen möchte, wir sagen kurz erst einmal, was bedeutet Totenwaschen? Totenwaschen bedeutet nichts anderes, als dass man den Ghusl durchführt am Verstorbenen. Genauso wie man den Ghusl, also grundsätzlich genauso wie man den Ghusl am Lebendigen durchführt, an sich selbst, vollzieht man den Ghusl am Verstorbenen. Nur, dass der Verstorbene es nicht selbst machen kann, deswegen muss man das für ihn machen. Das ist die eine Sache. In der Praxis allerdings, was geschieht? In der Praxis ist es so, dass wenn man den Toten waschen möchte, dass es während der Waschung manchmal Najasa, aus den Geschlechtszeilen austreten kann. Und deswegen ist es bevorzugt, dass man ihn auf eine erhöhte Liege legt, bei der die Najasa eben austreten kann, während man ihn wäscht. Und damit man nicht den Ghusl vollzieht und danach tritt etwas von der Najasa aus, provoziert man den Austritt vorher. Indem man was macht, indem man den Toten fast sitzen lässt und leicht auf den Bauch drückt, damit eben etwaige Najasat aus dem Körper austreten, und bedient sich dabei Wasser, um die Najasa wegzuwaschen. Man kann auch moderne Schläuche benutzen, wie es heutzutage manche Leute machen. Das ist alles kein Problem. Und das heißt, man benutzt viel Wasser, damit man diese Najasa wegwäscht. Auch wenn es dafür keinen konkreten Textbeweis gibt, spielt keine Rolle, weil wir wissen, dass der Ghusl und diese Reinheit ist eine Ibadah. Was solche Sachen ungültig macht, ist der Austritt von Najasat. Und deswegen, statt dass wir den Ghusl mehrmals wiederholen müssen, weil jedes Mal etwas austritt, provozieren wir vorher den Austritt, genauso wie jemand, der, bevor er sich wäscht, Wudu macht, auch erstmal sein großes oder kleines Geschäft verrichtet. Als erstes, wie auch beim Lebendigen, nachdem man ihn gereinigt hat, Geschlechtszeile gereinigt hat, und diese Geschlechtszeile reinigt man mit einem Tuch, aber dann mit einem Handschuh, das heißt, man fasst die Geschlechtszeile nicht direkt an. Man reinigt als erstes, nachdem man die Geschlechtszeile gereinigt hat, reinigt man seinen vollzieht man an ihm den Ghusl, und beim Ghusl, den man Ghusl vollzieht, macht man, beginnt man mit den Körperteilen, die man auch beim Wudu reinigt. Also wir haben gesagt, es gibt verschiedene Ansichten unter den Ulama, soll man erst einmal den Wudu vollziehen und dann den Ghusl vollziehen, oder ist das einem anderen inbegriffen? Wir haben gesagt, richtigerweise, man beginnt mit dem Ghusl direkt, nur welchen Teil des Körpers als erstes wäscht man? Man wäscht erstmal diejenigen Teile, die man beim Wudu wäscht. Und deswegen beginnt man mit, deswegen haben manche, wie heißt es, manchmal sagt man, wie heißt es, der Einfachheit halber beginnt mit dem Wudu. In Wirklichkeit beginnt man nur mit den Körperteilen des Wudu. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in dem Hadith von Atiyah, beginnt bei ihr immer mit rechts und ihren Stellen des Wudu. Beginnt mit rechts und den Stellen des Wudu. Das ist das, womit man beginnt. Das heißt aber nicht, dass es eigentlich ein wirklicher Wudu wäre. Und wenn man einen direkt ganzen Wudu macht und danach einen ganzen Ausmaß, ist kein Problem. Das eine ist, also es wäre keine Sünde in diesem Fall. Aber erst gemäß der Sünde beginnt man mit den Körperteilen, die beim Wudu auch gewaschen werden. Sprich die Hände, das Gesicht und dann die Waschung des Kopfes, weil da geht man über, man streicht ja nicht beim Wudu über den Kopf, sondern man wäscht den Kopf und dann nach einer Ansicht die Füße oder die Füße am Ende, nachdem man den gesamten Körper gewaschen hat. Das sind zwei mögliche Versionen. Der Unterschied zwischen dem Wudu beim Lebendigen und dem Wudu beim Verstorbenen ist, zeigt sich unter anderem bei der Nase und bei dem Nase ausspülen und dem Mund ausspülen. Weil wenn man den Mund und die Nase ausspült, dringt Wasser in das Körperinnere ein und das vermeidet man beim Verstorbenen, weil es nicht gut für die Leiche ist. Und deswegen feuchtet man mit seinem Finger die Nase bzw. den Mund. Denn wenn man Wasser einführt, bei der Matmata ist den Schaq von Mund und Nase, dann führt man Wasser ein, aber man schluckt es ja nicht. Sondern man führt es ein und spuckt es wieder aus. Und das ist beim Toten nicht möglich. Und deswegen reicht es, wenn man in diesem Fall das einfeuchtet. Auch wenn wir das hätten vorher schon erwähnen sollen, aber die Absicht natürlich spielt hier auch wiederum eine Rolle, weil wir vorhin festgestellt haben, dass es eine Ibadah ist. Und deswegen sagt man vorher, beabsichtigt man vorher diese Ibadah. Sollte man der Meinung sein, dass man zuerst ein Wudu vollzieht, dann sagt man vorher Bismillah. Ansonsten, wenn man den Russel direkt beginnt, so ist nicht überliefert worden, dass man vor dem Russel Bismillah sagt. Wenn man mit der eigentlichen Waschung beginnt, haben wir vorhin im Hadith gehört, dass man Wasser und Zidr-Blätter verwendet. Was macht man mit Zidr-Blättern, diesen Zitrusblättern? Der Sinn davon ist, dass man, das ist eine Art Seife, die man entwickelt. Man nimmt diese Blätter, reinigt sie, trocknet sie, zermalt sie und dann nimmt man eine kleine Tasse davon und kippt ins Wasser und rührt man rum und dadurch entsteht Schaum. Und dieses Reinigungsmittel benutzt man zur Reinigung des Kopfes und des Bartes. Okay? Und diese Waschung mit Sidr-Blättern, der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, das ist entscheidend, er hat nicht gesagt, wascht ihn mit Sidr-Wasser. Denn dann hätten wir ein Problem, weil wascht ihn mit Sidr-Wasser. Wir haben gelernt, dass man den Russel und den Wudu nur mit Tahur-Wasser durchführen darf. Und wenn es Sidr-Wasser wäre, dann wäre wohl die Tahur-Eigenschaft nicht mehr gegeben, sondern wäre das Wasser nur noch Tahir. Und deswegen, der Prophet hat nicht gesagt, wascht ihn mit Sidr-Wasser, sondern wascht ihn mit Sidr und Wasser. Und das bedeutet, dass eine Waschung, dabei kann man dieses Sidr benutzen, dieses Sidr-Wasser benutzen. Und bei der zweiten und dritten Waschung, denn man wascht den Toten mindestens dreimal, und das ist auch ein Unterschied zwischen dem Lebendigen und dem Toten, denn der Lebendige macht den Russel insgesamt einmal, wascht seinen ganzen Körper einmal. Aber beim Toten wascht man ihn mindestens dreimal. Also machst du das erste Mal mit dem Sidr-Wasser und das zweite und dritte Mal dann ohne Sidr. Wenn du mehr bräuchtest, könntest du auch mehr machen. Wir haben ja gesagt, entweder drei mindestens oder auch fünf. Oder auch siebenmal, wenn man diese Zahl bräuchte. Dabei wäscht man also der Einfachheit halber die rechte Seite zuerst und man geht immer von der Seite aus Sicht des Toten aus. Immer von Sicht des Toten aus. Man wäscht ihm seine rechte Seite dreimal und dann seine linke Seite dreimal und dann dreht man um, wäscht wieder rechts dreimal und wieder links dreimal. Man könnte auch theoretisch die rechte Seite dreimal waschen vorne und dann umdrehen und dann hinten dreimal waschen und dann umdrehen, vorne links waschen und dann wieder umdrehen, hinten links waschen, aber dann müssen wir ihn zweimal umdrehen. Der Einfachheit halber, da es ja wie gesagt im ersten nur darum geht, dass man immer mit rechts beginnt und zweitens, dass man, und das noch wichtiger, dass das Wasser überall hingelangt, sind beide Versionen in Ordnung und die eine ist natürlich ein bisschen einfacher, weil man ihn dann nur einmal drehen müsste. Und bei jedem Waschdurchgang soll man auch wieder immer leicht auf den Bauch drücken, damit man eventuell den Austritt von Najasa provoziert, damit das nicht später der Fall ist. Denn man stellt dir vor, das würde später passieren, nachdem du ihn in Leichentücher gewickelt hast. Dann soll er fürs Gebet vorbereitet werden. Wenn jetzt noch Najasa austreten wäre, wäre es sehr unangenehm. Weil der muss eventuell in die Moschee getragen werden oder auch immer für ihn gebetet wird und man trägt keinen Najasa in den Gebetsraum rein und der unangenehme Körpergeruch ist es auch nicht zu überriechen und deswegen achtet man da sorgfältig darauf. Deswegen die Theorie ist eine Sache, die Praxis ist wohl eine andere Angelegenheit, zweifellos. Und bei der letzten Waschung, beim letzten Waschdurchgang soll man mit Wasser Kampfer beimischen, soll man Wasser Kampfer beimischen und dieses sorgt dafür, dass eben der Leichnam länger in guter Verfassung bleibt. Also eine Art Balsam, kann man sagen. Das heißt, hält Ungeziefer fern und das macht man, wie gesagt, bei der letzten Waschung. Ja. Wenn man fertig ist mit der Waschung des Toten, ist ausdrücklich überliefert worden bei der Frau, dass wenn sie lange Haare hat, dass man daraus drei Zöpfe macht und sie hinter ihren Rücken legt. Und beim Mann wüsste ich nicht etwas Spezielles Überliefertes. Man soll halt nur aufpassen, sollte man die Haare kämmen, dass sie nicht ausfallen, denn beim Verstorbenen verhält es sich anders als beim Lebendigen. Denn man will ja den Toten, nicht verunstalten durch seine Waschung, sondern möchte den Toten in eine bessere Verfassung bringen, als er vorher gewesen ist. Deswegen führt man ja insgesamt die gesamte Waschung überhaupt durch. Wenn jemand verstorben ist, kann es sich theoretisch auch um ein Embryo handeln. Wenn es sich um ein Embryo handelt, damit meinen wir ein Kind, das im Bauch der Mutter gestorben ist. Denn wenn das Kind geboren worden ist, lebendig, und danach gestorben ist, ist klar, dass es ein vollwertiger Mensch ist, für den man die Totenwaschung durchführt und für den man auch betet. Aber entscheidend ist, was ist, wenn er im Bauch der Mutter gestorben ist. Wenn im Bauch der Mutter gestorben ist, dann kommt es drauf an. Wenn dieses Kind, gemäß dem Hadith von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, heißt es, dass nach 120 Tagen das Kind vollkommen lebendig ist und die Seele vollkommen eingehaucht worden ist. Deswegen, wenn das Kind ab dem 120. Tag, ab Vollendung des 120. Tages verstorben ist, also nach dem 120. Tag verstorben ist, dann gilt er als vollwertiger Mensch und man verrichtet macht die Waschung als auch das Totengebet für den Verstorbenen. Sollte allerdings, natürlich die Waschung immer hängt davon ab, vom Zustand des Verstorbenen. Manche Verstorbenen kann man nicht waschen. Aber wir haben ja gesagt, das Mindeste, was man macht, um die Pflicht zu erfüllen, ist, dass der gesamte Körper einmal mit Wasser gewaschen wird. Das heißt, es reicht aus, wenn der gesamte Körper, wenn man darüber einmal Wasser kippt und das Wasser überall hingelangt, wie beim Lebendigen. Deswegen guckt man beim Verstorbenen, denn manche Verstorbenen lassen sich überhaupt nicht waschen. Gerade wenn man stelle sich vor, jemand ist, wird aufgefunden nach mehreren Wochen, nachdem er verstorben ist, oder jemand ist verbrannt, Gott bewahre. Und solche Fälle sind Ausnahmefälle. Deswegen, wenn wir sagen, mach die Totenwaschung, dann meinen wir damit, je nachdem, welchem Zustand sich der Verstorbene befindet. Wenn es möglich ist, dann ja, wenn nicht, dann... Wenn es nicht möglich ist, den Ghusl zu machen, schaut man, kann man den Tayammum durchführen. Und wenn es auch nicht möglich ist, dann entfällt sowohl das eine als auch das andere. Wichtig ist für uns aufgrund des Hadith von Ibn Mas'ud, der berühmte Hadith von Sahih al-Bukhari und anderswo, dass ab dem 120. Tag die Seele vollkommen eingehaucht ist Und deswegen wird auch dann, dieser Verstorbene ordnungsgemäß gewaschen. Und man macht mit ihm das Gleiche, was man auch mit einem Erwachsenen machen würde, wenn er verstorben ist. Nachdem man mit der Totenwaschung fertig ist, geht man über zum Einhüllen des Toten. Die Einhüllung, das nennt man Arabisch Takfin. Takfin, Kafan ist nämlich die Leichentücher, Kafan. Und Takfin bedeutet, ihn in Leichentücher einzuhüllen. Und gemäß der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist das ebenfalls eine Pflicht, weil der Prophet, alaihi salatu wasallam, dazu aufgefordert hat und das angeordnet hat. Und was Männer angeht, so werden sie gemäß der Sunna in drei weiße Tücher eingehüllt. In drei weiße Tücher eingehüllt. Und wenn man ihn in drei Tücher einhüllt, dann kann man zum Beispiel das eine Tuch, das sind verschiedene Versionen jetzt, man kann das eine Tuch benutzen für ihn als Untergewand, das andere Tuch benutzen als Obergewand, also für den Unterkörper und für den Oberkörper, und das dritte Tuch dann für den gesamten Körper. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man alle drei Tücher benutzt für den gesamten Körper. Das heißt, man legt drei Tücher übereinander und den Toten, wickelt man in jedes dieser Tücher nach und nach ein. Das wären drei Möglichkeiten. Und nachher, damit eben auch die Leichentücher nicht, damit die Leichen, der Leichnam nicht entblößt wird, bindet man etwas herum, wie zum Beispiel einen Gürtel oder ein Seil oder ähnliches, den man dann im Grab wieder löst. Das ist die Sunna. Ansonsten reicht es vollkommen aus, wenn man ein einziges Tuch benutzt. Denn der Prophet hat zum Takfin aufgefordert, wenn man ein einziges Tuch benutzt, wodurch der gesamte Körper eingehüllt wird, reicht das schon aus. Und wenn man nur ein Tuch hat und dieses Tuch reicht nicht für den gesamten Körper aus, dann achtet man natürlich in erster Linie darauf, dass die Aura bedeckt ist und deckt eben den Teil ab, den man davon bedecken kann. Was die verstorbene Frau angeht, so gibt es verschiedene Überlieferungen, die sich gegenseitig stärken, dass die Frau insgesamt in fünf Kleidungsstücken eingehüllt wird. Davon sind zwei die Leichentücher, wie auch beim Mann. Und da kommt bei der Frau eben dazu, dass sie ein Untergewand hat, wie der Prophet Sassanem auch den Sahaba gegeben hat, damit sie ihr das anziehen, dieses Untergewand. Und dann gehört dazu ihr Kleid, ihr langes Kleid mit Ärmeln, auf Arabisch Dir'a oder Qamis. Und als letztes gehört dazu ihr Kopftuch, ihr Khimar. Und dann darüber werden dann die zwei letzten Leichentücher gewickelt. Und auch hier ist entscheidend, dass der gesamte Leichnam verdeckt wird. Das heißt, auch wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann reicht es aus, wenn man es den ganzen, also wenn jemand sagt, ich kenne mich nicht aus und ich habe keine Ahnung, wie man das macht, reicht es aus, wenn ich einfach den gesamten Leichnam einhülle in ein großes Tuch, sagen wir, na, dann hast du die Pflicht erfüllt. Wenn es die Möglichkeit gäbe, die Sunna auszuüben oder auszuführen, ist natürlich besser. Aber keiner kann dir vorwerfen, dass du etwas Falsches gemacht hast. Und wir reden von falsch nur, wenn jemand tatsächlich eine Sünde begangen hat oder eine Pflicht verletzt hat. Wenn wir fertig sind mit dem Einhüllen des Toten, geht es über zum Totengebet. Das heißt, das Gebet für den Verstorbenen. Auf Arabisch Salatul Janaza. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir das in diesem Kapitel behandeln. Denn wir sind ja im Buch über das Gebet. Und normalerweise alles, was wir vorher erwähnt haben, hat eigentlich mit dem Gebet direkt nichts zu tun. Aber warum wird es erwähnt an dieser Stelle, dass Krankenbesuche und die Totenwaschung und das Einhüllen des Toten? Weil das natürlich an dieser Stelle am geeignetsten ist, im Fiqh zu erwähnen. Und deswegen wird es an dieser Stelle erwähnt. Das Totengebet, Salatul Janaza, ist ein spezielles Gebet, das sich unterscheidet, allerdings auch wie jedes andere mit Allahu Akbar beginnt und Assalamu Alaikum endet. das Totengebet, beim Totengebet stellt man den Leichnam quer zur Qibla vor den Imam auf, vor dem Imam auf. Gemäß der Sunna, wenn es ein Mann war, stellt sich der Imam in der Mitte des Körpers hin. Das heißt, also der Leichnam ist quer zur Qibla und etwa da, wo die Hälfte des Körpers, also die Mitte des Körpers ist, stellt sich der Imam davor auf. Das heißt, nicht direkt klebt daran, sondern lässt natürlich Abstand. Und wenn es eine Frau gewesen ist, stellt man sich gemäß der Sunna, wie heißt es, bei ihrer Brust, in Höhe ihrer Brust bzw. ihres Kopfes, stellt man sich da auch. Manche Ulema sagen, weil dadurch die Aura der Frau besser bedeckt wird. Also das kann sein, muss aber nicht sein, weil sie ist ja normalerweise gut verhüllt. Aber das sind Sachen, die wir annehmen, wie sie überliefert worden sind. Und folgen darin der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das Totengebet an sich beginnt mit Allahu Akbar, wie gesagt, dem noch weitere drei Allahu Akbar folgen. Das heißt, das Totengebet hat am Anfang vier Takbir. Wir kennen dieses häufige Takbir schon aus dem Eid-Gebet und aus dem Istisqa-Gebet. Aber bei dem Takbir jetzt hier beim Salat al-Janaza spricht man zwar viermal hintereinander den Takbir, allerdings nicht hintereinander weg, ohne dazwischen Pause zu lassen. Beim Eid-Gebet sagt man Allahu Akbar und dann wartet man kurz, bis die Leute nur Allahu Akbar sagen, dann sagt man wieder Allahu Akbar direkt. Aber beim Takbir, wenn man den Takbir gesprochen hat beim Janaza-Gebet, dann spricht man nach dem ersten Takbir, liest man die Surat al-Fatiha. Liest man die Fatiha, nach dem zweiten Takbir liest man das Salat al-Ibrahimiyya und nach dem dritten Takbir spricht man Dua für den Verstorbenen und nach dem vierten Takbir endet man das Salat. Jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail. Das heißt, man sagt zum ersten Mal den Takbir und so hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam meistens gemacht, wenn er das Totengebet verrichtet hat, viermal den Takbir gesprochen. Zum Beispiel, als er das Totengebet gemacht hat für den Herrscher in Abyssinien, da hat er auf Arabisch Habascha, der Negus dort, als er verstorben war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn als rechtschaffenen Menschen bezeichnet. Er war also ein Muslim, der zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, ihn aber nie gesehen hat und für den der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeugt hat, dass er rechtschaffen ist und für den der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gebetet hat, alaihi salatu wasalam. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam viermal Allahu Akbar gesagt am Anfang des Salah. Es gibt auch mehr als vier überliefert, aber am besten man hält sich an diese Zahl vier, weil das ist auch am meisten überliefert worden. Und Imam Ibn al-Munzir rahimahullah schreibt das der Mehrheit der Ulama zu. Wenn man Allahu Akbar im ersten Mal sagt und auch im zweiten, beim dritten, beim vierten, stellt sich die Frage, hebt man dabei die Hände? Beim ersten Takbir, na'am. Beim ersten Takbir hebt man dabei die Hände, wie bei jedem anderen Salah auch, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Anfang Allahu Akbar gesagt und seine Hände dabei gehoben. Was die anderen Takbirs angeht, die zusätzlichen Takbirs, so ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts überliefert worden. Also es ist nicht überliefert, dass er die Hände gehoben hat. Und deswegen ist es besser, dass man seine Hände dabei nicht hebt. Und es ist überliefert worden über Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, aber das bedeutet für uns, wenn wir jemanden sehen, dass er seine Hände dabei hebt, nehmen wir es ihm nicht übel, denn manche Ulama sagen, rahimahumullah ta'ala, dass Ibn Umar radiallahu anhu das nur gemacht haben wird, wenn er den Propheten das hat sehen machen. Und das ist eine Diskussion für sich. Wir sagen zusammengefasst, wir machen es nicht, aber wenn wir jemanden sehen, der es macht, nehmen wir es ihm nicht übel. Nach jedem Takbir legt man seine rechte Hand auf die linke Hand. Nach jedem Takbir, die rechte Hand. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam den Takbir für eine Totenbare sprach und dabei seine Hände beim ersten Takbir hebte. Danach legte er seine rechte Hand auf seine linke Hand. Und das weist worauf hin? Das weist darauf hin, dass man nach jedem Takbir seine rechte Hand auf die linke Hand macht, weil das ist die Position der Hände, wenn man im Gebet steht. Nach dem ersten Takbir spricht man den Istiftah Dua gemäß yani der allermeisten Ulama rahmatullah nicht. Dass man sagt nicht Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, sondern man sagt direkt A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und beginnt mit der Surat Al-Fatiha. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Ulama rahmatullah ta'ala. Die Fatiha muss deswegen gelesen werden, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagte, jedes Salah, er sagte es wahrsam, jedes Salah, in dem man nicht die Fatiha liest, ist unvollkommen. Jedes Salah. Und das weist darauf hin, dass der Prophet keinen Unterschied gemacht hat zwischen Janaza-Gebet oder irgendeinem anderen Gebet. Zwischen einem lauten Gebet und einem leisen Gebet. Als Imam oder als Ma'mum oder als Munfarid. Spielt alles keine Rolle, ob man alleine betet oder in der Gemeinschaft betet. Er sagte, jedes Salah, in dem die Fatiha nicht gelesen wird, ist unvollkommen. Und das trifft auch auf das Janaza-Gebet zu, denn diese Aussage ist arm. Und ein Beispiel für diese arme Aussage ist das Janaza-Gebet. Und es gibt keinen Beweis, der dieses Gebet davon ausnimmt. Und was die Fatiha angeht, im Janaza-Gebet gibt es auch eine spezielle Überlieferung über Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Er sagt, ich habe hinter Ibn Abbas, Talha ibn Abdullah ibn Auf, sagte, ich habe hinter Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, gebetet, für einen Toten. Er las dabei die Fatiha laut und sagte, damit sie wissen, dass dies zur Sunna gehört. Und daraus entnehmen wir erstens, dass die Lesen der Fatiha in der Janaza zur Sunna gehört, also beim Janaza-Salah. Das ist Nummer eins. Nummer zwei entnehmen wir daraus, dass die Aussage Sunna bei einem Gelehrten bedeutet nicht immer, dass er damit sagen will, dass es freiwillig ist. Sondern Sunna bedeutet auch, dass es keine freiwillige Sache ist, sondern dass es zur Sunna des Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam. Und darüber hinaus könnte es auch eine Pflicht sein. Das ist sehr wichtig. Also wenn ich sage, es gehört zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass man 5 Gebete verrichtet, dann meine ich damit nicht, dass es eine freiwillige Sache ist, sondern ich meine damit, dass es eine Pflicht ist. Aber ich habe, besser gesagt, ich meine, dass es Teil der Sunna ist, aber ich habe nicht darüber geurteilt in diesem Moment. Gemäß der Sunna liest man nach der Fatiha keine weitere Sura aus dem Koran al-Karim. Dann spricht man Allahu Akbar und danach spricht man das abrahamitische Bittgebet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim und so weiter. Eine authentisch überlieferte Version. Und danach spricht man wieder Allahu Akbar und dann spricht man ein Bittgebet für den Verstorbenen. Für den Verstorbenen ein Bittgebet zu sprechen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht etwas Überliefertes, wenn man es kann, ist das natürlich besser. Und wenn man nichts Überliefertes kennt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Zusammenhang, dann kann man auch einen anderen Dua sprechen, der einem gerade einfällt für den Verstorbenen. Und den überlieferten Dua findet man eben in bestimmten Büchern der Gelehrten wieder, wie Al-Adhkar oder andere Bücher, in denen man vielleicht auch andere Bücher, bei den Adhkar zusammen. Adhkar ist von Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und da findet man diese, je nachdem zu welcher Situation man welche Bittgebete spricht, und da findet man inshallah ta'ala auch solche Bittgebetbücher wieder. Und auch das andere berühmte Heft. Usul al-Muslim, barakallahu fiik. Ansonsten, zumindest sollte man für den Verstorbenen einmal um Verzeihung bitten, denn das ist letztendlich das, was bei Verstorbenen am dringendsten in diesem Augenblick benötigt, dass man ihm Verzeihung bittet für ihn und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn als Paradiesbewohner aufnimmt, dass Allah azza wa jalla ihn um Rangstufen erhöht, dass Allah ihn festigt und so weiter und so fort. Nachdem man fertig ist mit dem Dua, spricht man gemäß der Sunna den Takbir einmal nach rechts. Das ist ein Unterschied zwischen diesem Salah und den anderen Gebeten. Auch bei den anderen Gebeten reicht das Taslim einmal nach rechts, aber beim hier ist es ausdrücklich überliefert worden, dass man nur einmal das Taslim gesprochen hat. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam für einen Toten gebetet, den Takbir 4-mal gesprochen und einmal den Taslim gesprochen hat. Nachdem wir mit dem Salah fertig sind, stellt sich die Frage, welche Teile des Salah sind Fard, welche Teile sind Wajib Und welche Teile sind Sunna? Zunächst einmal, in diesem Salat Janaza unterscheiden wir nicht zwischen Rukun und Wajib. Warum unterscheiden wir normalerweise beim Salat zwischen Rukun und Wajib? Weil wir zwei Arten von Pflichten haben. Wir haben Pflichten, die unbedingt erfüllt werden müssen, und wir haben Pflichten, die, wenn man sie unterlassen hat, sie ausgleichen kann durch zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen, Sahu-Niederwerfungen. Nur dieses Salat al-Janaza besteht nur aus dem Stehen. Und es gibt weder einen Ruku' noch Sujud. Deswegen haben wir keine Möglichkeit, Vergesslichkeitsniederwerfungen am Ende hinzuzufügen. Und logischerweise hängt es damit zusammen, dass der Verstorbene vor uns liegt, und wir wollen kein Sujud machen in Richtung eines verstorbenen Menschen. Und deswegen ist das Gebet besteht nur aus dem Stehen. Und das ist auch der Grund, warum die Ulama, rahimahullah ta'ala, das erlauben, dass man dieses Salat verrichtet nach dem Asr-Gebet und auch nach dem Fajr-Gebet. Weil normalerweise sind das ja verbotene Zeiten. Aber in diesem Salat gibt es kein Sujud. Und das ist der eigentliche Grund des Verbotes. Und deswegen haben wir hier nur Wajib-Handlungen und Sunnah-Handlungen. Uns interessieren nur die Wajib-Handlungen, weil der Rest ist dann Sunnah-Handlungen. Erstens das Stehen im Salat, wie bei jedem anderen Salat, da das Janaza-Gebet als Pflicht gilt. Es gilt als Pflicht, allerdings als Kollektivpflicht, wie wir gesagt haben. Es ist kein Sunna-Gebet im eigenen Sinn. Es muss von der Gemeinschaft der Muslime verrichtet werden. Nicht von jedem Einzelnen, aber von der Gemeinschaft als solche. Und deswegen ist es sicherer und stärker, dass man während diesem Salat auch steht. Die zweite Pflicht ist der Takbir. Und damit meine ich natürlich nicht den ersten Takbir, sondern den zweiten, den dritten und vierten. Denn der erste Takbir ist Voraussetzung überhaupt, dass du ins Gebet eintrittst. Und das heißt also, wenn du den ersten Takbir vergessen hast, hast du noch gar nicht erst angefangen zu beten. Aber natürlich kannst du auch den ersten als einen Wajib bezeichnen. Erste, zweite, dritte, vierte, alles Wajib, aber der erste unterscheidet sich dadurch, dass wenn er vergessen worden ist, hast du gar nicht angefangen zu beten. Aber der zweite, dritte und vierte, den du vergessen hast, dann hast du eine Wajib-Handlung vergessen, die du nachholen musst. Tayyib. Danach die Fatiha. Die Fatiha zu lesen ist Wajib, wie wir vorhin aus dem allgemeinen Hadith gesagt haben, ist jedes Salat, an dem die Fatiha nicht gelesen wird, ist unvollkommen. Wenn das für das Fard-Gebet gilt, das normale, eine der fünf Gebete gilt, dann gilt das auch für dieses Janaza-Gebet. Und wir unterscheiden nicht, weil der Hadith auch keine Unterscheidung gemacht hat. Und danach der Segensgruß über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das sogenannte Salat al-Ibrahimiyya. Dieses Gebet ist, darüber sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht. Und dieses wird zwar an der Stelle erwähnt, von der Reihenfolge her, allerdings ist das richtigerweise eine Sunna. Das Gebet über den, das abrahamitische Gebet, Bittgebet, wie wir auch als wir über die fünf Gebete gesprochen haben, haben wir erklärt, dass das richtigerweise eine Sunna ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also keine Pflicht des Gebetes, also ist auch beim Janaza-Gebet keine Pflicht des Janaza-Gebetes. Aber nach dem dritten Takbir ist das Dua Pflicht, weil das ist der eigentliche Grund des Gebetes. Und so muss man mindestens einmal sagen, oh mein Herr, verzeih ihm, Allahumma ghafir lah, oder Allahumma rahamah, Allah erbarme dich seiner, oder ähnliches. Irgendetwas betet man für den Verstorbenen. Dann der Taslim, das Sagen von Assalamu alaikum, einmal nach rechts mindestens, ist wajib, damit meine ich das Sprechen. Ansonsten, dass man nach rechts schaut dabei, ist eine Sunna, ist keine Pflicht, weder beim Janaza-Gebet noch bei allen anderen Gebeten. Der Grund ist die allgemeine Aussage des Propheten, aus dem Hadith von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh. Der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Man tritt ein durch den Takbir und aus durch den Taslim. Und das hat er gesagt in Bezug auf das Gebet allgemein. Also gilt das nicht nur für die Fard-Gebete, sondern auch für die Sunna-Gebete und auch für das Janaza-Gebet und jedes andere. Wenn wir nun fertig sind mit dem Verstorbenen, und wir haben für ihn das Gebet verrichtet, steht als nächstes das Begräbnis an. Und auch das Begräbnis ist eine Kifaya-Fard. Wenn der Verstorbene für ihn das Gebet verrichtet worden ist, begibt man sich schnellstmöglich zur Beerdigung. Und dabei soll man sich beeilen. Das heißt, man soll nicht unnötig Zeit verlieren, denn der Prophet ﷺ sagte, beeilt euch mit der Bestattung. Denn wenn es ein Rechtschaffener war, dann bringt ihr ihn zu etwas Gutem. Denn das, was der Rechtschaffene erwartet, das Rechtschaffene erwartet, ist besser als dieses Leben. Und du hältst ihn von diesem Guten ab. Und dann sagt es, und wenn er anders war, dann legt ihr ein Übel von euch ab. Das heißt, egal was ist, es ist besser für euch, diesen Verstorbenen schnell an seinen Ort zu bringen, an dem er bleibt, inshallah, bis an den Tag der Auferstehung. Und in einem anderen Hadith heißt es auch, dass der Verstorbene sagt, weiter, weiter, das bringt mich nach vorne, wenn er rechtschaffen gewesen ist. Und wenn er unrechtschaffen war, Gott bewahre, dann sagt er, O wehe ihr, wo bringen sie hin? Das heißt, er sagt, O wehe meiner Seele, wo bringt ihr sie hin? Und der Prophet sagte, alles hört seine Stimme, bis auf den Menschen. Und wenn er sie hören würde, würde er sein Bewusstsein verlieren. Und an dieser Stelle passt es auch zu erwähnen, das, was heutzutage leider oft unnötigerweise gemacht wird, ist das Transportieren der Verstorbenen von einem Land in ein anderes Land, ohne dass es dafür einen dringenden Grund gibt. Der Verstorbene, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat angeordnet, dass man sich damit beeilen soll, mit der Beerdigung. Deswegen, lieber Bruder, lass die ganzen Philosophien beiseite und jede Art von Begründung, warum, dass man den Verstorbenen lieber woanders begraben sollte. Der Prophet sagte, beeilt euch mit dem Begräbnis und wir haben nicht das Recht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hier zu widersprechen und du tust dem Verstorbenen nichts Gutes. Und der Verstorbene, wenn er rechtschaffen war, dann hilft ihm Allah durch diese Rechtschaffenheit. Und da hilft es ihm nicht, ob er in einem Land begraben wird, wo viele Muslime sind oder im Land begraben wird, wo weniger Muslime sind. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass dieses Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt wird. Und da es sich auch um Al-Ghaib handelt, um das Verborgene handelt, haben wir uns nicht einzumischen bei solchen Angelegenheiten. Naam, wenn er zum Beispiel unter Kuffar verstorben ist und sie logischerweise das Begräbnis nicht so machen können, wie es für Muslime normal gemacht werden muss, dann kann man sagen, dass man ihn woanders begräbt. Das ist kein Problem. Aber was heutzutage gemacht wird, und dann teilweise werden sogar Gott bewahre Versicherungen abgeschlossen, damit die Leute nach dem Tod an einen bestimmten Wunschort transportiert werden, all das ist unnötige Verzögerung. Es gibt keinen dringenden Grund dafür. Ebenso gehört es zur Sunna, wenn man den Verstorbenen trägt und sich beeilt oder auch dem Begräbnis folgt, dass man sich nicht hinsetzt, bis die Leichenbahre abgesetzt worden ist. Das heißt also, man wartet, bis der Leichnam oder die Bahre, besser gesagt, neben dem Grab abgelegt worden ist. Und dann, wenn man möchte, sitzen möchte, darf man sitzen. Denn es kann sein, dass das Loch noch gar nicht aufgegraben worden ist und dass es noch ausgegraben werden muss. Oder man möchte noch warten aufgrund irgendwelcher Leute, die noch am Nachkommen sind. Wie dem auch sei, das ist eigentlich so, dass man sich erst hinsetzt, wenn die Bahre abgesetzt worden ist. Es gibt zwei Arten von Gräbern, einmal Schaq und einmal Lahde. Schaq bedeutet nichts anderes, kommt von Aufbrechen, Trennen, Spalten. Schaq bedeutet, dass man ein Loch gräbt und am Grund des Bodens nochmal aufgräbt und dort den Verstorbenen reinlegt und dann die Erde darüber schüttet. Und der Lahd-Grab ist ein Nischengrab und bedeutet, dass man ein Loch gräbt und dann seitlich in Richtung Qibla nochmal eine Vertiefung macht und den Verstorbenen dort reinlegt und dann darauf, wie zum Beispiel Tonplatten, querlegt. In beiden Fällen wird der Verstorbene mit seinem Gesicht in Richtung Qibla Gewand. Und was für den Propheten Sassen gemacht worden ist, ist dieses zweite Nischengrab, das Lachtgrab. Aber das hängt manchmal auch von der Erde ab, weil wenn du Sandboden hast, dann kannst du nicht den Lachtgrab machen, das funktioniert nicht. Aber wenn du Erdboden hast, wie zum Beispiel in Deutschland, da ist es möglich, da kann man etwas auskurbeln, ausgraben und das bleibt auch so wie es ist. Aber wenn du Sandboden hast, kannst du graben, dann wird der Sand sofort wieder darauf fallen. Wie dem auch sei, entscheidend ist auch hier, dass der Verstorbene in sein Grab gelegt wird. Und auch über die Länge ist nichts Bestimmtes überliefert worden. Entscheidend ist, dass der Verstorbene so tief im Boden liegt, dass erstens wilde Tiere nicht daran kommen und dass auch die Erdbewohner nichts von der Verwesung, vom Geruch der Verwesung mitbekommen. Wenn man beim Grab angekommen ist und den Verstorbenen reinlegen möchte, ist es auch eine Sunna, dass man den Toten dort ablegt, wo seine Füße sein werden, und dass man dann mit Kopf voraus in Richtung Grab den Verstorbenen reinlegt. Das heißt dann auf Arabisch Sal, und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und hier sehen wir auch, dass es nicht egal ist, wer diese Sachen durchführt. Wenn man die Sunna umsetzen möchte, gibt es Kleinigkeiten, auf die man natürlich Acht geben kann. Und auch zum Beispiel beim Reinlegen ist es eine Sunna, dass man sagt, Bismillah wa billah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Im Namen Allahs, das heißt, im Namen Allahs legen wir den Leichnam in den Boden, denn das ist eine, Allah hat dir erlaubt, dass du das machen darfst. Allah azza wa jalla sagt im Koran, thumma amatahu fa aqbarah. Dann lässt er den Menschen sterben und begraben. Und deswegen ist es gesetzlich für uns, den Verstorbenen auch zu vergraben. Und deswegen sagen wir im Namen Allahs, das heißt im Namen Allahs, durch seine Erlaubnis begraben wir ihn, durch Allahs Befehl und gemäß der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Das ist, was man sagt, man fügt diesen Worten nichts hinzu und lässt davon auch nichts aus, sondern übernimmt diese Worte so, wie sie überliefert worden sind. Und wie gesagt, man legt ihn auf seine rechten Seite mit seinem Gesicht in Richtung Qibla, denn der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, Qiblatukum ahya'an wa amwata. Die Kaaba ist eure Richtung, sowohl wenn ihr am Leben seid, als auch wenn ihr verstorben seid. Wenn der Verstorbene begraben worden ist und die Erde auf ihn geschüttet worden ist, dann ist es Sunna, dass man in diesem Moment für den Verstorbenen Bittgebete spricht. Nichts anderes außer Bittgebete spricht. Man soll in diesem Moment keinen Koran lesen, wie das leider manche Leute machen. Sie lesen für den Verstorbenen Koran an dieser Stelle. Das ist absolut unangebracht. Erstens ist es nicht überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens ist es auch nicht das, was der Verstorbene jetzt braucht. Der Verstorbene braucht jetzt nicht an den Koran erinnert werden und an die Ayat erinnert werden, die er nicht umgesetzt hat oder die er noch oder die er umgesetzt hat. Und der Verstorbene, was er in diesem Moment braucht, ist, dass Allah ihn festigt. Deswegen sagte Uthman radiallahu anhu, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Begraben des Toten fertig war, stellte er sich dorthin und sagte, bittet für euren Bruder um Vergebung und bittet für ihn um Standhaftigkeit, Tathbit, denn er wird jetzt gefragt werden. Und in diesem Moment ist es wichtig, dass man für seinen Bruder Dua macht. Und dieser Dua muss nicht in Richtung Qibla sein, wie manche Leute vielleicht denken mögen, sondern man kann diese Dua machen, die Richtung, in der man gerade steht. Hauptsache, dieses Dua kommt für den Verstorbenen, wendet sich an Allah und bittet für den Verstorbenen. Das ist das Entscheidende. Noch ein paar Hinweise, was man beim Grab nicht machen darf. Beim Grab darf man nicht dieses Grab bebauen. Man darf weder das Grab bebauen, eingipsen, ein Mausoleum darüber bauen. Denn der Prophet sagte, Jabir sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man ein Grab eingipst, sich darauf hinsetzt oder darauf baut. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten, dass man irgendetwas draufschreibt auf das Grab. Er sagte, Jabir sagte, der Prophet hat verboten, Gräber zu vergipsen, darauf etwas zu schreiben, zu bauen oder darauf zu laufen. Das heißt, auch keine Namen schreibt man, auch nicht die Fatiha, wenn man wieder drauf schreibt. Nichts schreibt man auf den Grab drauf, auf das Grab drauf. Und auch nicht auf irgendeinen Stein. Auch Grabsteine in dem Sinne, wie die Christen es machen, sind verboten. Das gehört nicht zu unserer Sunna, weil all diese Dinge führen dazu, dass dieser Verstorbene mehr verherrlicht und verehrt wird, als es ihm eigentlich zusteht. Und deswegen solche Angelegenheiten vermeidet man, beziehungsweise die Scharia verbietet das von vornherein. Von vornherein, damit es erst gar nicht zu irgendeiner Art Verehrung des Verstorbenen kommen könnte. Weil manche Leute sagen, ich verehre den Verstorbenen nicht, ich bete ihn nicht an. Nein, wir sagen, du machst es nicht. Aber der Nächste macht es vielleicht. Und du sollst nicht Grund dafür gewesen sein. Und es reicht für uns aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache verboten hat. Und zu guter Letzt, wenn der Verstorbene begraben ist und das Gebet für ihn verrichtet worden ist, ist es Sunna, dass man die Friedhöfe besucht. Allgemein, wir sind jetzt fertig mit dem speziellen Verstorbenen, aber allgemein, dieser Stelle ist angebracht zu sagen, dass es eine Sunna ist, die Verstorbenen zu besuchen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, nun besucht sie. Das ist eine Sünde, das Propheten selbst umgesetzt hat, denn das Besuchen der Friedhöfe erinnert einen an das Jenseits. Und wenn man die Verstorbenen besucht, gibt es zwei Sachen, die entscheidend sind. Einmal, man spricht ein Bittgebet für die gesamte verstorbene Gemeinschaft. Friede sei mit euch, o Gemeinschaft von Gläubigen. Wir werden euch folgen, sobald Allah will. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Und danach kann man zu einem bestimmten Verstorbenen gehen, den man kannte oder für den man spezielles Dua sprechen möchte, kann man zu seinem Grab gehen und für ihn speziell beten. Denn der Prophet hat das auch gemacht mit der einen verstorbenen schwarzen Frau, die Moschee hatte sauber gemacht. Er ist zu ihr gegangen, hat für sie speziell gebetet und das darf man im Sinne von Dua machen. Ansonsten das Salah an sich, das verrichtet man nicht bei einem Friedhof. Danach, als letzte Angelegenheit für uns, ist auch eine Sunna, dass man sein Beileid ausdrückt für die Verstorbenen, für die Familie des Verstorbenen. Und dieses Beileid ausdrücken kann überall stattfinden. Das kann am Friedhof stattfinden. Wenn man den Verstorbenen begrabt, drückt man sein Beileid für den Verstorbenen schon aus. Das kann stattfinden, ein Tag später. Das kann stattfinden in der Stadt, wenn man sich beim Einkaufen trifft. Das kann stattfinden, wenn man ihn zu Hause besucht. Überall kann das stattfinden. Es gibt im Islam keine bestimmte Zeremonie, dass Leute sich versammeln müssen und 3 Tage lang Lichterketten aufhängen und Stühle aufstellen und sich in Reihen hinstellen, damit man den Verstorbenen, die Hinterbliebenen des Verstorbenen nach und nach sein Beileid ausdrückt. All das ist keine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern man kann sein Beileid den Verstorbenen ausdrücken, egal wo man den Verstorbenen antrifft, wie gesagt, sogar wenn das beim Begräbnis selbst ist oder vorher sogar, sobald er gehört, jemand ist verstorben, gehst du zu ihm hin und sagst ihm, ich bitte dich, du sagst ihm, ich möchte mir mein Beileid ausdrücken, möge Allah dir Geduld geben und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.